Die Verluststatistik der mittelalterlichen Handschriften hat nun ein sehr merkwürdiges Resultat gezeitigt, das von Lappenberg in folgende Worte gekleidet wurde. Es zeigt sich das ebenso erfreuliche als unerwartete Resultat, dass nämlich wohl manche gute Handschriften, doch nicht sehr viele wichtige Geschichtsquellen, ganz verloren sind. Lappenberg hat es aber bei der bloßen Feststellung dieser Tatsache bewenden lassen, ohne, wie die Historiker überhaupt, zu erkennen, welch wichtiges Problem hier angeschnitten wird. Unter den guten Handschriften, die verloren gingen, befinden sich nämlich die Originalhandschriften fast aller bedeutenden literarischen Werke. Ganz verloren ist ein mittelalterliches Geschichtswerk selten. Es ist fast immer in einer oder in mehreren Abschriften erhalten. Was aber fast regelmäßig verloren ging, das sind die Originale der Werke. Dieser Befund kann unmöglich natürlich sein, denn der Zufall in der Erhaltung bzw. in dem Verlust waltet blind. Hier aber offenbart sich, dass der Zufall eine bestimmte Auswahl getroffen hat. Noch krasser tritt das absichtliche Walten des Zufalls darin zutage, was an Abschriften verloren ging. Es zeigt sich nämlich, dass in der Kategorie der Abschriften mit erstaunlicher Regelmäßigkeit das Glied in Verlust geraten ist, welches in der Text- und Quellenkritik mit dem Ausdruck gemeinsame Vorlage bezeichnet wird. Folgendes Beispiel möge zur Erläuterung dienen. Die Verwandtschaftsverhältnisse der vier erhaltenen Handschriften Nummer 1, 2, 3 und 4 der Sammlung der Epistolae Arelatines sind nach W. Gundlach folgende. Trotz der nahen Verwandtschaft, welche zwischen Nummer 1 und Nummer 4.3 besteht, ist aber doch nicht 1 als diejenige Handschrift zu betrachten, auf welche die beiden anderen zurückzuführen sind. Wer nämlich die Abweichungen erwägt und sich dabei erinnert, dass von den beiden Handschriften 3 und 4 keine die andere benutzt, der wird nicht umhin können, die Übereinstimmung, welche in Abweichungen von 1 sich zeigt, so zu erklären, dass er als gemeinsame Vorlage der beiden, Nummer 3 und 4, eine Handschrift 1 sehr ähnliche, jetzt verlorene Handschrift annimmt. Das Verhältnis der beiden Handschriften 3 und 4 zu ihren verlorenen Vorlagen ist dann so zu bestimmen, dass der Schreiber der Handschrift 4 nur danach strebte, seine Vorlage, ob er sie verstand oder nicht, getreu wiederzugeben, während der Schreiber der Handschrift 3 bei der Niederschrift dem Wortlaut seiner Vorlage vor allem Verständnis abgewinnen wollte und das bisweilen selbst um den Preis der ärgsten Verdrehungen zu erreichen suchte. Was die beiden Handschriften 1 und 2 betrifft, so wird jedem unbefangenen Betrachter klar, dass in 1 nicht die Handschrift 2 benutzt sein kann. Es bleibt mithin nur noch die Annahme übrig, dass die beiden Handschriften 2 und 1 auf die gleiche, ebenfalls verlorene Vorlage zurückreichen. Die Verwandtschaft kann in einem Stammbaum von dieser Gestalt zur Anschauung gebracht werden. Siehe hierzu die Grafik Nummer 1 im anhängenden PDF. Weiter im Text. Die Erscheinung, dass zwar selten ein mittelalterliches Geschichtswerk ganz und gar verloren ist, dass aber geradezu regelmäßig die guten Handschriften der Werke, das heißt die Originale und die wichtigsten Zwischen- und Vermittlungsglieder in der Reihe von Abschriften, die gemeinsame Vorlage, in Verlust geraten sind, kann nicht auf Zufall beruhen. Die echten Originale müssen planmäßig vernichtet sein. Andererseits bleibt noch zu erklären, warum außer den Originalhandschriften auch noch die gemeinsamen Vorlagen ebenso regelmäßig von der Bildfläche verschwunden erscheinen. Des Rätsels Lösung ist dies. Die vielen angeblich verloren gegangenen gemeinsamen Vorlagen sind in Wahrheit niemals vorhanden gewesen. Die vermeintliche Vorlage X ist die dichtende Fantasie der Genossen der spätmittelalterlichen universalen Geschichtsdichtungsaktion. Der in der Text- und Quellenkritik auf Schritt und Tritt begegnende Befund, zwei Handschriften 1 und 2 zeigen die größte Verwandtschaft zueinander, die beiden Handschriften weisen aber auch Verschiedenheiten auf, sodass die eine nicht eine bloße Abschrift der anderen sein kann, Handschrift 1 hat ein Mehr an Angaben gegenüber 2, Handschrift 2 hat aber auch gegenüber 1 ein Mehr an Nachrichten. Dieser Befund erklärt sich nicht so, dass die Schreiber beiden Handschriften 1 und 2 aus einer verlorenen gemeinsamen Vorlage X geschöpft haben, die alles das, was 1 und 2 zueinander an Mehr besitzen, aufzuweisen hatte, wobei also jeder Schreiber seine Vorlage X nur teilweise ausschrieb, sondern in allen diesen Fällen rühren die beiderseitigen Plusangaben in 1 und 2 aus der dichtenden Fantasie der Fälscher her, die das betreffende Werk überhaupt gefälscht haben. Letzten Endes hängt das immer wieder in den Abschriftenreihen mittelalterlicher Geschichtswerke auftauchende X eng mit der Fälschung des betreffenden Werkes überhaupt zusammen. Ich habe bereits darauf hingewiesen, dass die Geschichtsfabulisten um die aus der Natur und dem Umfange der Aufgabe sich unvermeidlich ergebenden brüchigen Stellen in dem riesenhaften Geschichtsroman zu verkleistern, die verschiedensten Mittel und Wege versucht haben. Eines der am häufigsten angewandten Mittel im Bereich der literarischen Überlieferung bestand in Zwei- und Vieldeutigkeit gewisser Angaben oder in zwei oder mehreren Rezensionen eines Berichtes, die sich zum Teil direkt widersprechen. In demselben Werke erscheint dann ein bereits erzählter Bericht noch einmal an einer anderen Stelle und diese zweite Fassung weist dann der ersten gegenüber mehr oder weniger starke Varianten auf. Es handelt sich hier im Prinzip um dieselbe Taktik wie die Anfertigung von Doppelurkunden. Ein Beispiel führt Hellmann aus der Gesta Treverorum an. Hier wird in der angeblich verunechteten Handschrift B die Gründungsgeschichte und die Erzählung von der Unterwerfung Triers durch Cäsar zweimal an verschiedenen Orten und in verschiedener Fassung gebracht. Hellmann kann sich das natürlich nur so erklären, dass der Interpolator, also der Mann, der das echte Werk durch willkürliche Einschiebsel, durch Interpolationen verunechtet hat, ganz gedankenlos verfahren hat und in seiner Konfusion den entstandenen Widerspruch gar nicht bemerkte. Ein zeitweise schlafender Homer muss auch Otto von Freising, der Verfasser der Taten des Kaisers Friedrich, gewesen sein.